Die Mosaikwand-Gemälde mit den gütigen Antlitzen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il, immer zusammen auf dem Weg für das Volk, wurden in der Stadt Saribon, Bezirk Notfanghe, dem Betrieb für Streptomycin Sinuizu und der Kalksandsteinziegelfabrik Pichon im Bezirk Notpyongan und das Mosaikwand-Gemälde auf dem Weg zur Vorortanleitung auf dem Lande in der Gemeinde Jonchang, Kreis Songwon, Bezirk Sagang errichtet. Die Mosaikwand-Gemälde mit dem gütigen Antlitz von Genossen Kim Jong-il wurde im Amt für Volkssicherheit in der Stadt Kaesong gebaut. Die Enthüllungsfeiern fanden in den betreffenden Einheiten statt.